große Schimpflitanei. Zusammengestellt aus den zahlreichen Schreiben an den Dichter und Sänger. Erster Gesang. Lieber Dr. Degenacht, Drecksau mit dem Ulbrichtbart, Zonenknecht, Sowjetspion, Hofsänger der Reaktion, Kremlbarde, Schweinehund, Jauche spritzt dir aus dem Mund, Abschaum von der schlimmsten Art, Gaskammer für Degenacht, Kommunist, Revisionist, dass du bald verrecket bist, dass du bald verrecket bist. Zweiter Gesang. Sehr geehrter Linksanwalt, gehörst ganz einfach abgeknallt. Superkrimineller Staat, Gangster im Gerichtstalar, Sprengstoffdealer, Bombenfranz, Terrorist, ab mit dem Schwanz, rote Advokatensau, hau ich dir die Fresse blau. Anarchist und Linksfaschist, dass du bald verrecket bist, dass du bald verrecket bist. Dritter Gesang. Etablierter Millionär, wo sind deine Kohlen her? Hast ne Villa im Tessin und ein Puff in West-Berlin, fährst einen roten Cadillac, fette Laus am Wohlstandssack, die vom Sozialismus singt, dabei kifft und Krimsenf trinkt. Ausbeuter, Kapitalist, dass du bald verrecket bist, dass du bald verrecket bist. Abgesang. Meinem alten Schutzpatron, Dieb und Dichter Franz Villon, sing ich oft aus seinem Grab, lachte sich die Eier ab über diese Litanei, und dann singen wir zu zwei, wenn ich an dem Galgen häng und mir wird der Hals zu eng. Weiß nur ich, wer da so log und wie schwer der Arsch mir wog, und wie schwer der Arsch mir wog. Ja, dann wieder ein Lied aus unseren Unternehmerkreisen. Die neuerdings klagen, sie würden nichts mehr verdienen. Die neuerdings klagen, die Gewerkschaften würden den abgeschafften Klassenkampf wieder einführen. Die Biografie eines alten deutschen Unternehmers, des Senators.